Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi für das Krähennest, und wir haben uns überlegt, dass wir uns doch mal so ein bisschen mit den Niedersachsen unterhalten sollen. Die Niedersachsen haben nämlich so etwas wie eine Aufstellungsversammlung gemacht und haben tatsächlich nach einigen Querelen, wir haben ja auch uns schon mal darüber unterhalten, eine Liste zusammenbekommen. Und die ersten vier der Listenplätze darf ich heute Abend begrüßen. Und ich mache das jetzt mal so nach arabischen Ziffern, fange ich doch einfach mal mit dem Listenplatz 1 an. Guten Abend, Meinhard. Hallo, guten Abend. Und dann haben wir, also das war der Meinhard Ramaswamy, ich habe den Namen ein bisschen geübt, muss ich zugeben, und Katascha, Katharina Nokun haben wir dabei. Hallo. Christian Koch auf Platz 3. Der ist aber noch nicht da. Oh ja, den hatten wir, den hatte ich nur geistig schon dabei. Der kommt vielleicht noch dazu, aber dann haben wir es gleich erwähnt. Und den Christian Jason-Peper. Hallo, Jason Peper einfach. Entschuldige bitte, ja, das ist jetzt gespeichert, Jason Peper. Ja, ihr seid nun auf die ersten vier Listenplätze gewählt worden, und ich sag mal, das ist ja für euch eigentlich jetzt auch eine ganz angenehme Zeit im Moment noch, weil im Moment es geht jetzt so langsam in den Wahlkampf. Genau, wann geht's denn eigentlich bei euch los? Also genau genommen geht der Wahlkampf jetzt eigentlich schon los. Also jetzt haben wir die ersten Anfragen, die jetzt reinlaufen. Wir kriegen auch ständig Anfragen von Verbänden und Organisationen, die uns auf unsere Wahlprüfscheine hin abklopfen wollen. Von daher hat der Wahlkampf schon längst für uns begonnen, würde ich sagen. Der Wahlkampf läuft auch deswegen schon, weil wir jetzt Unterstützungsunterschriften sammeln müssen. Da sind wir schon seit mehreren Monaten jetzt für die Direktkandidaten dran, und in der kommenden Woche startet die Unterschriftensammelaktion für die Listenkandidaten. Und gerade mit unseren drei Aufstellungsversammlungen hatten wir die letzten Monate keinerlei Form von Ruhe. Ja, als NRW-Pirat darf ich mich da jetzt einmal ganz erfahren geben. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es, wir haben das ja 2010 schon mal machen müssen, da war es ein ziemlicher Kampf, und in NRW war es diesmal total einfach, was wir so ein bisschen in der Berlin-Wahl zu verdanken haben. Strahlt das auf euch auch so positiv aus, dass jetzt so viele Piraten schon in Parlamenten sitzen? Man merkt das durchaus schon auf der Straße. Ich selber habe 2011 Unterstützungsunterschriften für die Kommunalwahl sammeln müssen. Das ging noch relativ schleppend, und im Vergleich dazu ging es diesmal sehr viel leichter. Das war auch so meine Erfahrung. Und ja, Katha? Ja, also ich habe auch bemerkt, dass mittlerweile das Interesse an Piraten noch gewachsen ist. Vorher musste man erstmal erklären, was sind die Piraten, die meisten wissen es inzwischen. Und ich habe gemerkt, vor allem unsere Grundsatzprogramme, die gehen weg wie warme Semmeln. Also da kommen einfach Leute zum Stand und fragen, kann ich mir auch zwei mitnehmen? Und das läuft eigentlich schon ganz gut. Naja, dieses Wort, die haben kein Programm, können wir eben mit diesem Grundsatzprogramm ganz gut begegnen. Deshalb ist das ganz gut. Ich hoffe, dass wir recht bald dann unser niedersächsisches Programm haben, damit wir mit niedersächsischen Themen bei den Wählern irgendwie punkten können, denn ich glaube, das wird die noch mehr interessieren als das Grundsatzprogramm. Habe ich gleich mal einen Vorschlag für euch Listenkandidaten. Wenn ihr euer Wahlprogramm fertig habt, sowas machen wir jetzt gerade mit dem Bundeswahlprogramm für den Bundesfanshop, auch wenn ich NRW-Mensch bin. Ihr Listenkandidaten sprecht jeweils ein Kapitel aus dem Wahlprogramm auf. Ich bearbeite euch das gerne nach. Dann brennt ihr das Ganze auf eine klassische Audio-CD und verteilt das im Wahlkampf. Ich habe das mal ausprobiert. Das nimmt der Wähler wirklich dankbar an. Ja, super, das ist dann auch barrierefrei. Erstmal das und vor allem auf die Frage hin, ja, ihr habt ja gar kein Wahlprogramm. Oh, wir lesen euch das vor. Ja. Werden wir machen. Wie ist denn eure Aufstellungsversammlung dann schlussendlich gelaufen nach den ganzen Querelen, die ihr so hattet? Also die tatsächlich gültige letzte Aufstellungsversammlung ist recht geordnet gelaufen. Das war vor anderthalb Wochen in Delmenhorst. Das war im Großen und Ganzen gut gelaufen. Das Problem waren immer die Zeiten dazwischen mit den Anfechtungen, und man wusste jetzt nicht so genau, wie ist exakt die Rechtslage, sind die Anfechtungen irgendwie, sind die, haben die Hand und Fuß, oder ist das nur Spinnerei? Und diese Zeit war aufwendig. Die Aufstellungsversammlungen selber waren relativ ruhig. Ja, wir haben uns ja schon mal eingehend darüber unterhalten. Soll ja auch heute Abend gar kein Thema mehr sein. Die Niedersachsen haben sich jetzt ihre Listenkandidaten gewählt. Ihr habt 30 Listenkandidaten, so wie ich das sehe. Wie ist denn das Verhältnis so in Prozenten bei 10%, rein theoretisch nur zum Rechnen, bei 10%, wie viele Leute ziehen dann bei euch ungefähr in den Landtag ein? Circa 12, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Na, es müssten schon bei aktuellen Umfragen ein bisschen mehr sein, weil wenn tatsächlich die Linke und die FDP knapp an der 5%-Hürde scheitern, dürfen wir bei 16 sein. Das kann sich aber sehr stark ändern. Wenn die Parteien doch beide mit knapp 5% reinkommen, sind wir tatsächlich eher im Bereich 12. Ja, ich habe mir das heute extra nochmal vor unserem Gespräch angeguckt. Da sehe ich ja tatsächlich NRW-Parallelen. Erzählt doch mal ein bisschen, wie steht's denn um die FDP in Niedersachsen? Also wir können nur hoffen, dass Herr Rösler ganz viel Wahlkampf macht, dann fallen sie in Niedersachsen durch. Ja, in NRW hat man das vermieden. Aber in Niedersachsen gibt's keinen charismatischen FDP-Politiker, der den beiden in Schleswig-Holstein und NRW irgendwie das Wasser reichen könnte. Wer hat denn die FDP beim letzten Mal abgeschnitten? Knapp 7%, meine ich. Kann aber auch ein bisschen mehr gewesen sein. So wie im Moment liegt, liegt ihr so ungefähr, sag mal, so im Schnitt so 7,5, so im Auge überschlagen bis 8%. Siehst du, passt das? Ja. Ja, was bei eurer Wahl, was mich so ein bisschen überrascht hat, als ich auf einmal von Katharina das Bild auf der Liste gesehen habe, als wir uns einmal am Telefon bei einem Podcast kennengelernt haben, irgendwann Februar, März dieses Jahres, da hattest du Katharina am Rande erwähnt, dass du Pirat bist und jetzt habe ich dich auf der Liste wieder entdeckt und denk, so ganz am Rande ist es ja dann nicht gewesen, ne? So mit Platz 2. Ja, das ist halt so passiert. Ich habe kandidiert und ich habe viele Stimmen bekommen. Wir haben uns ja damals auch über das Thema Vorratsdatenspeicherung unterhalten, beziehungsweise die Speicherung von privaten Anbietern in Bezug auf Bewegungs- und Verbindungsdaten. Und das ist ja auch eins meiner Kernthemen, die ich besetzen möchte. Da habe ich viele Anträge beigesteuert für das Wahlprogramm für Niedersachsen. Und ich denke, das hat den Piraten gefallen und daher haben sie mich gewählt. Und das freut mich natürlich sehr. Naja gut, das ist ja auch ein Erz-Piratenthema. Wie sind denn bisher auf euch so, sprecht einfach mal, wie ihr gerade Lust und Laune habt. Wie ist denn bei euch bisher so die Presse auf euch eingehagelt? War das noch in Grenzen? Wahrscheinlich betrifft es den Spitzenkandidaten am meisten, weil die Presse das ja auch so eindeutig sehen will, die Nummer 1. Ja, leider ist das so, dass sie hauptsächlich die Nummer 1 hören und sehen wollen. Ich versuche bei Terminen, die ich verabrede, möglichst immer irgendjemanden aus der Liste mitzunehmen. Aber wie gesagt, bei den direkten Interviews ist das anders. Da führen sie es meistens alleine und lehnen durchweg ab, wenn ich sage, interviewt doch bitte 2 oder 3 oder 4. Ja, das ist leider so, aber wir versuchen schon, wo immer wir können, als Team aufzutreten. Ich kann das von der Gegenseite sehr gut bestätigen. Also für Listenplatz 4 gibt es keinerlei Presseanfragen. Oh, das überrascht mich ja ein bisschen. Tatsächlich gar nicht. Es ist halt noch 4 Monate vor der Wahl, 5 Monate sind es fast noch. Ich denke, das wird auch für mich noch zunehmen, aber derzeit ist es tatsächlich so. Und Katharina, du wirst bestimmt angesprochen auf oder ist jetzt eine Frau auf dem letzten Platz, oder? Ja, so ähnlich. Also ich hatte schon ein paar Presseanfragen, zum Teil von Printmedien, zum Teil vom Radio, insbesondere auch von regionalen Medien, die sich natürlich dafür interessieren, dass jemand aus dem Raum Osnabrück jetzt auf der Liste ist und da wird natürlich gefragt, was für regionale Themen werden da in den Landtag getragen. Aber ich bekomme auch spezifisch Anfragen, die sich darauf ausrichten, dass ich eine Frau bin und auf der Liste kandidiere. Das finde ich zum Teil ein bisschen merkwürdig. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, weil ich vorher in Pressearbeit eigentlich eher so inhaltliche Fragen hatte. Aber ich denke, das läuft schon. Könnt ihr denn schon ein Zugpferd für den Wahlkampf benennen, was das Thema angeht? Ja, also wir haben ja schon ein bisschen Programm beschlossen beim letzten Parteitag. Das fand ich auch sehr schön, dass wir da quasi noch ein Happy End gefunden haben. Das heißt, wir sind mit Listenkandidaten und einem Teil des Wahlprogramms aus der Aufstellungsversammlung und aus dem Landesparteitag rausgegangen. Wir haben in den bisherigen Anträgen viel zum Thema innere Sicherheit, Datenschutz, aber auch Verbraucherschutz, Energie und Bildungspolitik. Und ich denke, das sind Schwerpunkte. Da werden aber auch noch definitiv andere Schwerpunkte hinzukommen und das freut mich sehr. Also ich glaube, dass genau die genannten Themen die zentralen sein werden. Also gegenüber der jetzigen Landesregierung sind einfach innenpolitische Themen diejenigen, wo man sie richtig auf die Gabel nehmen kann, und Bildungspolitik wird sicherlich von der SPD auch ins Zentrum gestellt werden, und da haben wir ja auch konkret was zu beizutragen. Und ja, was so sonst genannt worden ist, ist natürlich das, was die Leute berührt. Energiepolitik ist in Niedersachsen einfach ein Thema. Vielleicht kannst du, Meinhard, mal eben so ein bisschen zusammenfassen für diejenigen, die nicht aus Niedersachsen sind. Wie sieht denn da die politische Situation aus? Wer hat das Heft in der Hand? Welche Regierung gibt es derzeit? Welche hat es in den letzten Jahren gegeben? Und wie reagieren die denn bisher schon auf euch? Naja, wir haben in Niedersachsen eine schwarz-gelbe Regierung schon zum wiederholten Male. Und das führt natürlich dazu, dass sie sich relativ sicher gefühlt haben in der Vergangenheit und eine sehr stark konservativ geprägte Politik gemacht haben. Das wird in der Bildungspolitik sehr deutlich, dass dort eigentlich eine Politik verfolgt wird, die ja die derzeitigen Bedingungen zementiert. Also das heißt Förderung von Leuten, die Geld haben, und keine Förderung von Leuten, die kein Geld haben. Das kann man relativ gut nachweisen an verschiedenen Stellen. Dann ist sie eben eine sehr restriktive Politik in Bezug auf zum Beispiel Versammlungsrecht in den letzten Jahren gefahren worden. Und da gibt es, glaube ich, ziemlich viel für uns zu tun, wenn wir dann im Landtag sind. Vielleicht magst du das mal, wenn du sagst, das kann man leicht belegen. Schwierige Frage, aber vielleicht kannst du das in zwei, drei Sätzen mal eben zusammenfassen. Politik für Leute, die es eh schon finanziell leichter haben bei dem Stichwort. Naja, also es ist die Exzellenzförderung, wie der Name schon sagt, werden die gefördert, die gut sind. Und es ist einfach so, dass die Chance für jemanden, der kein Geld hat, aufs Gymnasium zu gehen und zu studieren, in Niedersachsen sehr gering ist und deutlich unterhalb dessen, was im Bundesgebiet üblich ist. Und das ist schon schlimm genug. Und insofern haben wir da auf jeden Fall ein Feld, was zu verbessern ist. Also die Chancengleichheit ist wichtig. Und ja, ein Beispiel dafür ist, wenn ein Aufsteiger sozusagen in der Klasse ist, also wenn man sozusagen von der Realschule aufs Gymnasium aufsteigt, dann hat man, ich glaube, 11 Absteiger gleichzeitig. Also das zeigt also, dass die Bewegung sozusagen von den Schulen, von den Oberstufen, von den Gymnasien zu den Realschulen ganz groß ist. Ja, ich denke auch, dass das Schwierigste für euch, das im Wahlkampf zu transportieren und dem Bürger zu sagen, dass die Piraten da noch mehr Themen haben als nur die Urthemen, in denen sich die Piraten gegründet haben. Was aber auch oft daran liegt, dass der Wähler sich vielleicht mit der Landespolitik noch nicht so eingehend beschäftigt hat. Und die Medien, die dann berichten, da wird ja dann in diesen Elefantenrunden auch ganz gerne mal Bundespolitik diskutiert, wo ich mich dann immer frage, wir haben doch eigentlich einen Landtagswahlkampf. Ja, also das macht unser Innenminister auch gerne. Der Herr Schünemann ist bekannt dafür, dass er sich gerne zu allen möglichen bundespolitischen Themen im Bereich innere Sicherheit und Datenschutz äußert, in einer sehr restriktiven Weise. Das heißt, er lässt keine Gelegenheit aus, um beispielsweise Vorratsdatenspeicherung zu fordern, um mehr Überwachung einzufordern. Und ich denke, das bedeutet für uns Piraten, dass wir da auch ein Zeichen setzen müssen, weil ich denke, viele Entscheidungen fallen auch im Bundesrat, und dass wir da auch klar machen, dass wir mehr Mitbestimmung für die Parlamente wollen, dass es nicht sein kann, dass eine Regierung einfach so auf bundespolitische Themen Einfluss nimmt in einer Weise, die nicht vom Parlament gewünscht ist. Ja, also man merkt aber, ihr habt euch schon mit den Themen eingehend auseinandergesetzt. Wann wird denn euer Wahlprogramm festgezurrt? Naja, der nächste Termin für einen Landesparteitag ist in Celle Ende Oktober, und der wird als Programmparteitag ausgelegt sein, sodass wir dort die wichtigsten weiteren Anträge beschließen können. Es sind ja noch etwa 150 Anträge nicht behandelt worden auf dem letzten Parteitag. Also wir müssen sehen, dass wir möglichst zügig die wichtigsten dann im Zeller Parteitag hinbekommen. Dann lasst uns doch nochmal wissen, wann ist denn tatsächlich die Landtagswahl in Niedersachsen, auch wenn es in Niedersachsen allen bekannt ist? Das ist am 20. Januar. Ja, viel Zeit ist nicht. Man, alle werden auf euch schauen, was denn da so passiert. Und während ihr dann im Landtagswahlkampf seid, reden dann alle anderen schon über den Bundestagswahlkampf. Das wäre dann bei euch ja schon wieder der nächste Schritt fast dann, ne? Das ist wahr. Wir werden ziemlich kurz nach der Landtagswahl auf den Bundestagswahlkampf umschwenken. Aber wir haben uns auch ziemlich deutlich darauf geeinigt, dass wir das wirklich erst danach machen, dass wir bis dahin Volldampf Landtagswahlkampf machen und danach dann den Bundestagswahlkampf. Und falls, sorry. Ich denke, Niedersachsen kommt da auch in Bezug auf die Bundestagswahlen auch die Rolle einer Richtungsentscheidung zu. Denn momentan spiegeln ja die Umfragewerte einen leicht sinkenden Trend wider. Ich bin da optimistisch. Ich glaube, die Umfragewerte stabilisieren sich oberhalb von 5%. Aber wir müssen eben zeigen, dass wir konsequent weiter durchgängig in alle Landtage einziehen und es dann auch in den Bundestag schaffen. Dass die Umfragewerte im Moment bundesweit nicht doll sind, das schockiert mich jetzt überhaupt nicht. Es würde mich auch nicht beeindrucken, wenn wir jetzt 15% hätten, weil das noch nichts darüber aussagt, was zur Bundestagswahl passiert. Für euch ist im Moment, glaube ich, einfach nur wichtig, dass es keine komischen Skandale gibt, so wie es denn in der NRW-Landtagswahl war, wo dann tatsächlich ein paar Dinge hochkamen, irgendwelches Geschwätz, was man in der Presse besser nicht loslassen sollte von manchen Landesparlamentsmitgliedern der Piraten. Und wenn sowas nicht passiert, dann wäre das für euch sehr zuträglich, glaube ich. Ja, also in Niedersachsen sind wir relativ stabil zwischen 7% und 8%. Und insofern bin ich da ganz zuversichtlich, aber natürlich, Skandale würden uns hier nicht unbedingt helfen, das ist völlig richtig. In NRW haben wir es ja mit dem zweistellig nicht geschafft. Katha, du wolltest was sagen, sag mir, dass ihr jetzt vielleicht auch zweistellig macht. Ja, also ich wollte noch erwähnen, dass ich mit dem Team, was wir gewählt haben, auch sehr zufrieden bin. Ich denke, wir haben da sehr konstruktive Leute reingewählt, ein Team, das zusammenarbeiten kann. Und wir treffen uns jetzt schon regelmäßig, dass wir uns persönlich auch besser einschätzen können, dass wir lernen, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Und ich denke, das ist sehr erfolgversprechend. Was halt bei uns dazu kommt, was Piraten so in dieser Form noch gar nicht hatten, ist, dass wir einen Winterwahlkampf führen. Das heißt, wir müssen uns viele Sachen neu ausdenken und können weniger aus den vergangenen Wahlkämpfen übernehmen. Und das, denke ich, wird einen großen Einfluss darauf haben, wie das Ergebnis am Ende sein wird. Ich beneide euch nicht darum, weil es einfach kalt sein wird im Wahlkampf. FFF, frieren für Freiheit. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte euch ja helfen. Danke. Also ich will ja auch rüberkommen und mit dem Matthias dann vielleicht ein paar Runden durch euer Land mit der Orange Pearl drehen. Das hoffe ich, dass es funktionieren wird. Also die Orange Pearl ist ein idealer Hingucker. Also wenn du damit mal rumziehst, das wäre sicher gut. Denn wir haben da schon sehr erfolgreich Dinge in Niedersachsen gemacht und sind da auch weiter dabei. Und wenn die Nordrhein-Westfalen gerne reisen, also am 22. und 23. in Stade, wird sozusagen der Startschuss des Wahlkampfes für den Norden nochmal extra sein. Und wir hoffen, dass da möglichst viele kommen. Also es wird einige Veranstaltungen geben und die Orange Pearl wird dabei sein. Ja, wir haben ja ganz gute Erfahrungen damit gemacht, was ja mehr oder weniger ein Zufall war. Wir sind ja mit der Orange Pearl und dem Lautsprecherfahrzeug von Matthias wirklich in die Fußgängerzonen einfach reingefahren. Und das ist natürlich ein Hingucker. Auf dem Wasser sieht das Ding ja gar nicht so groß aus, aber in der Fußgängerzone wirkt das gigantisch. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen, jetzt haben wir eigentlich ja schon über Politik gesprochen, was ihr so macht. Jetzt möchte ich nochmal fragen, das ist ja eher dann parteiintern, das, was ja in den Ländern schon immer diskutiert wurde, und ich muss natürlich immer von NRW sprechen, da kenne ich mich am besten aus, das leidige Thema Kommunikation, Basis, Fraktion, und das wird die Piraten auch bei euch ganz brennend interessieren. Wie werdet ihr das angehen? Da gab es keine konkrete Antwort in NRW vor dem Wahlkampf, und auch jetzt ist das noch durchaus diskussionswürdig, wie das alles funktionieren sollt. Was habt ihr euch überlegt, wann ihr euch damit auseinandersetzt? Na, da gibt es natürlich jetzt auch gar keine einfache Antwort, mit der man alle Probleme erschlagen kann. Das wird viel Arbeit sein, das viel Reiserei sein, gerade wo Niedersachsen ein großes Land ist. ein sehr weites Land. Wir müssen sehen, dass wir den Kontakt tatsächlich zu der Basis halten, dass wir viele Stammtische besuchen, aber dass wir auch möglichst viele Möglichkeiten bieten, wo mitgemacht werden kann. Und da sehe ich persönlich auch Liquid Feedback als sehr wichtig an. Also dem möchte ich mich anschließen, und mit der IT sind wir gerade im Gespräch, einen gemeinsamen Blog möglicherweise einrichten zu können, schon jetzt im Wahlkampf, damit man einfach schon diskutieren und miteinander sprechen kann, bevor wir sozusagen im Landtag sitzen. Und das muss sehr viel intensiver dann noch sein. Aber Liquid Feedback ist auch für mich das zentrale Instrument. Ja, also Katharina? Ja, also ich würde mir insbesondere wünschen, dass wir auch Anträge aus der Basis aufgreifen und in der Basis ausarbeiten und dadurch in den Landtag tragen. Und ich denke, dass da gab es in anderen Landtagen sehr gute Beispiele, dass so etwas funktionieren kann und dass so etwas funktioniert. Und das wäre etwas, das ich mir so ein bisschen auf die Fahne schreiben würde, das voranzutreiben. Ja, so Podcaster freuen sich ja darüber, wenn ein Landtag auch barrierefrei Audioformat zur Verfügung stellt. In NRW plant man das. Ich glaube, in Berlin hat man das wohl auch mal geplant, hat, glaube ich, noch nicht so gut geklappt, aber die haben zum Beispiel Mitarbeiter, hat mir der Simon Kowalewski jetzt gerade noch erzählt, der die Kommunikation zwischen Basis und Fraktion regeln soll. Es gibt da sicherlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das angehen kann, aber ich halte das tatsächlich für eine wichtige Variante, und wenn die Zeit wäre, dann wäre es in NRW schön gewesen, wenn man diese Dinge eigentlich vorher hätte klären können, aber die Zeit ist bei euch wahrscheinlich auch sehr knapp. Es ist knapp, aber wir haben durchaus schon Sachen geplant. Es ist an einigen Stellen wird jetzt schon aufgenommen, also Audio-Podcasts. Teilweise haben wir auch schon angefangen, uns mit Kameras auszustatten, sodass wir tatsächlich auch mit Film oder Video arbeiten können. Ja, das ist zum Beispiel, da kommen wir in den Bereich, gut, das ist natürlich mein Thema, in den Bereich der Transparenz. Die Piraten haben das ja bei uns tatsächlich von Anfang an gemacht. Die haben ein Streaming gemacht von der Fraktionssitzung. Der Knackpunkt ist immer nur, bei 8 Stunden Fraktionssitzung leidet die Transparenz darunter, dass sich kaum einer hinsetzt und sich 8 Stunden anguckt. Das heißt also, das ist so ein Traum, mein Traum an die Fraktion, dass man Mitarbeiter und das Budget innerhalb einer Fraktion ist in der Regel ja da. Also gut, in NRW sicherlich mehr als in Berlin jetzt zum Beispiel, aber ich weiß gar nicht, wie es in Niedersachsen bei euch aussieht, aber ihr seid ja auch Ganztagspolitiker und nicht ganz so eingeschränkt wie die Berliner, wo man dann hier jemanden dran setzt, der eben auch eine komprimierte Form dem Piraten und dem Wähler oder dem Bürger zur Verfügung stellt. Ich denke, das Beispiel zeigt auch sehr deutlich, dass wir nicht einfach Strukturen von anderen Parteien einfach so übernehmen können. Denn wir als Piraten mit dem Oberziel, sage ich mal, Transparenz auch in der politischen Arbeit für uns selbst, haben ja dadurch ganz andere Aufgaben. Und ich fände es auch wichtig, wenn wir da auch beim Mitarbeiterstab dafür sorgen, dass diese Aufgaben wahrgenommen werden. Das führt natürlich zu Abstrichen in anderen Bereichen, aber ich denke, das ist es wert, weil wenn wir Transparenz fordern, müssen wir auch Transparenz leben. Also ich glaube, dass beides wichtig ist. Also ruhig die gesamte Sitzung streamen. Ich glaube, da kommt es darauf an, dass man es kann, wenn man Interesse hat, das Ganze zu verfolgen, was ja nicht ausschließt, dass man eine komprimierte Fassung macht. Ich selber war mal Geschäftsführer vom Stadtradio. Also das heißt, ich habe Erfahrung damit, wie man das macht. Und ich glaube, wenn wir einen Mitarbeiter finden, der sich sozusagen das wirklich auf die Fahnen schreibt, dann haben wir damit sicher sehr, sehr gut Erfolg, dass die Leute einmal allgemein informiert sind, was gewesen ist, aber auch alles mitverfolgen können. Ich glaube, das ist wichtig, auch wenn keiner 8 Stunden dabei sitzen wird vielleicht. Du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Beides ist wichtig. Es geht nicht darum, dass einer auf einmal anfängt zu filtern. Ich benutze jetzt das Wort zu zensieren und zu sagen, was soll der Bürger draußen hören, um Gottes Willen. Aber der tatsächlich jetzt nur mal 30 Minuten konsumieren möchte und die Highlights hören möchte, für den ist es ein Vorteil. Jason? Das auf jeden Fall. Was ich anmerken wollte, ist, dass wir tatsächlich eine Situation haben werden, die sich von Berlin sehr deutlich unterscheiden wird. Wir werden Ganztagspolitiker haben, aber wir werden im Vergleich zu Berlin relativ wenig Fraktionsmittel haben. Also wir werden nur etwa 2/3 der Geldsumme haben, die Berlin zur Verfügung hat. Ja, jetzt ist es aber, so, wenn ich das so beobachte, es ist trotzdem sehr viel mehr Geld, was ihr zur Verfügung haben werdet, ohne eine Summe zu kennen, im Vergleich zu dem, was man bisher zur Verfügung hatte. Und was Piraten mit ganz wenig Geld stemmen können, ist da schon gigantisch. Und in dem Moment, wo das Geld auf einmal zur Verfügung steht, merkt man, dass es irgendwie holpert, langsamer wird und die Entscheidungsprozesse länger dauern, dass Piratige Mandat so ein Stück fehlt, obwohl ja Geld da ist, um es in die Hand zu nehmen dafür. Das finde ich, ist so eine Beobachtung, die ich mache, die ich da ganz erstaunlich finde. Ich finde das nicht, so erstaunlich. Das ist durchaus vorhersehbar. Das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich dagegen bin, Vorstände zu bezahlen. Weil in dem Moment, wo man anfängt, Leute zu bezahlen, auch gut zu bezahlen, leidet sehr stark das Ehrenamt. Diejenigen, die es bisher kostenlos und einfach so gemacht haben, rücken ein bisschen in den Hintergrund gegenüber denen, die bezahlt werden. Und die sind nicht so viele, wie jetzt Ehrenamtliche dabei sind. Ich würde das gerne ergänzen. Also gerade unsere medienpolitische Seite könnte ja zum Beispiel den Bürgerfunk und Ähnliches stärken. Und warum sollte man nicht in diese Berichterstattung, in diese Transparenz der eigenen politischen Arbeit nicht zum Beispiel das Bürgerfernsehen oder die Bürgerfunksender mit einbeziehen, die da eine wichtige Rolle spielen können als Journalisten, die uns begleiten? Das Reizvolle für Piraten ist ja, oder für die Fraktion dann für euch, die Presse wird ja berichten über euch, so wie über andere Fraktionen auch, und die Presse wird nicht immer so berichten, wie es angemessen wäre oder wie man das erwartet oder wie es wahrheitsgemäß ist, oder da werden Dinge halt weggelassen, muss ich alles nicht erzählen, ist jedem Piraten bekannt. Und Piraten können, sind eben Medien bedienen. Und wenn Piraten die Möglichkeit, die wir heute haben, aktiv nutzen, Medien selber zu gestalten, dann haben wir einen Vorteil, den wir nutzen sollten. Denn das ist genau das, was die anderen nicht können, nämlich das einmal das Medium und dann auch noch mit Interaktivem zu verbinden. Das haben die Piraten ja wirklich drauf. Ja, also ich denke, der Wandel in der Medienlandschaft hat so ein bisschen diese Gatekeeper-Funktion von Presse und Medien, etablierten Medien abgebaut. Und ich denke, vor diesem Hintergrund ist es sehr wichtig, dass wir auch als Kandidaten unsere eigenen Kanäle nutzen, wie beispielsweise Blogs. Und ich würde da gar nicht mal so sehr den Fokus auf soziale Netzwerke setzen, weil ich natürlich als Datenschützerin der Meinung bin, dass man nicht gezwungen sein sollte, in einem Netzwerk Mitglied zu sein, um Informationen zu nutzen oder Informationen zu bekommen, sondern es gibt genug offene Plattformen. Und ich denke, wenn wir diese offenen Plattformen nutzen, um unsere eigene Geschichte zu erzählen, dann kann sich jeder sein eigenes Bild bilden. Und ich denke, Presse muss auch kritisch Bericht erstatten. Ich finde es wichtig, dass es kritische Presse gibt. Und ich ärgere mich da auch persönlich gar nicht so sehr, denn das gehört zu ausgewogener Berichterstattung dazu, dass wir auch mal auf unsere eigenen Probleme mit der Nase draufgestoßen werden, manchmal in der Form, die uns nicht gefällt, manchmal in der Form, die wir nicht als ausgewogen empfinden. Aber so ist das normal. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum Pressefreiheit so ein schützenswertes Gut ist. Das ist natürlich richtig. Aber ich meine vor allem die Stellen, wo die Piraten einfach schlichtweg übersehen werden. Die Erfahrung haben wir immer wieder gemacht. Ich habe es im NRW-Wahlkampf am eigenen Leibe erfahren. Da gab es Diskussionsrunden, wo dann einfach mal die Piraten dann trotzdem mal wieder nicht eingeladen waren, oder wo dann, also nach dem Wahlabend, da wurde die FDP in NRW als der große Wahlsieger gefeiert. Die Piraten wurden dabei, die wurden nicht mal erwähnt. So, und da meine ich einfach, da haben die Piraten eine Möglichkeit gegenzusteuern, zu sagen, okay, wir können das nicht verhindern und wir haben nicht die Einschaltquoten, das kriegen wir alles gar nicht hin. Wir haben aber die Kanäle, um es ein bisschen zu unterstützen. Sowas meine ich. Ja, also im Zuge des Wahlkampfes haben wir beispielsweise in Osnabrück uns überlegt, dass wir eine Veranstaltungsreihe machen wollen. Das ist zum einen dem Winterwahlkampf geschuldet, aber andererseits ist es uns auch wichtig, dass wir ein Diskussionsforum für Bürger anbieten, dass wir auch selber gestalten möchten. Wir möchten natürlich auch kritische Positionen zu unseren eigenen einladen, an denen wir uns auch messen müssen. Und das ist beispielsweise eine Form, wie man das ganz gut hacken kann. Also selber tätig werden, selber Plattformen schaffen, auch analog. Und ich hoffe, das passiert auch noch niedersachsenweit. Ich bin da sehr optimistisch. Da ist noch einiges in der Pipeline, beispielsweise Beziehungsweise sind auch Transparenzschulungen geplant. Also da gab es schon eine Anfrage an Lobby Control, dass wir unsere Kandidaten schulen in Bezug auf Umgang mit Anfragen von Lobbyverbänden, wie gehen wir mit Nebeneinkünften um und so weiter und so fort. Und das aber auch transparent und öffentlich machen. Das heißt, wir laden dazu ein, dass wir quasi uns dabei beobachten können, wie wir uns darauf vorbereiten. Und das ist, denke ich mal, eine gute Strategie, wie man selber Plattformen schaffen kann. Ja, dann ich glaube, ja, eine Frage noch. Habt ihr eigentlich schon ein Wahlkampfvideo fertig? Das wird jetzt gerade produziert. Also gestern war der letzte Drehtag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da wird jetzt halt dann noch dran rumgeschnitten. Das dauert noch ein bisschen und dann haben wir ein Wahlkampfvideo. Wenn denn die einzelnen Kandidaten von 1 bis 30, und das darf man nicht vergessen, wer auf Listenplatz 30 steht, hat jetzt ja nicht so eine so hohe Chance, tatsächlich in den Landtag einzuziehen, aber er kann natürlich auch, also der Platz 30 kann natürlich auch tollen Wahlkampf machen, weil er Listenkandidat ist. Das ist für die Presse immer sehr werbewirksam. Also das Krähennest würde sich sicherlich voll freuen über jeden Kandidaten, der irgendetwas zu berichten hat über den Wahlkampf, uns kontaktiert oder vielleicht ein paar Videobotschaften, was auch immer. Das würden wir gerne von euch aufnehmen. Sehr gerne. Geben wir gerne weiter. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Bericht über die Niedersachsen-Listenkandidaten zusammenbekommen. Ich hoffe mal, dass wir das so ein bisschen transparent gestalten konnten. Wer denn da jetzt so kandidiert? Zumindest ein kleiner Auszug von den Listenkandidaten, die nach aktuellen Umfragen höchstwahrscheinlich einziehen. Und wir würden das vom Krähennest auch im Wahlkampf zumindest ein bisschen gerne begleiten. Natürlich interessiert uns das nicht nur in NRW, sondern ich glaube im ganzen Bund ganz brennend, wie das bei euch so funktionieren wird. Und deswegen würde ich sagen, für heute Abend erstmal vielen Dank an euch. Bitteschön. Dann einfach mal ein Tschüss. Danke. Dann einfach mal ein Tschüss in die Runde. Tschö. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.